快乐假期，现在出发吧！ 爸爸，开车要系安全带哦。 儿子，开车要系上安全带哦。 老公，开车要系上安全带哦。 遵命。 安全带一如家人的拥抱，是牵绊，是约束，更是温暖。 北京人民广播电台提醒您，开车系好安全带，安全出游由家人的第一个拥抱开始。歌颂生命，舞动青春，歌舞剧场，人生与梦想的舞台。北京音乐广播古典音乐有限频道，每天十点，22点播出。 Mamma soltanto felice perché ritorno da te。 欢迎来到歌舞剧场，我是古月。今天首先为你带来的是 多明戈的演唱艺术。多明戈最初很长一段时间唱的是男中音，直到报考墨西哥歌剧院时才发现原来他是非常地道的男高音。今天的节目中分享他演唱的一些著名男高音与男中音唱段，分别选自莫扎特、普契尼、威尔第、马斯内、柴可夫斯基、亨德尔、博伊托、梅耶贝尔、瓦格纳等作曲家的歌剧。 Torti a vendicar mio m strage ordi nunzio volio parlanti nunzio volio parlar Beat me.

l'alma offesa a far d'un tradito a spra vendetta svegliatevi nel cuore furia d'un'alma offesa a far d'un tradito a spra vendetta svegliatevi nel cuore furia d'un'alma offesa svegliatevi nel cuore furia d'un'alma offesa a far d'un traditor a spra vendetta a far d'un traditor a far d'un traditor a spra vendetta Campagne vermeie, a luce delle retrume, o tresor charmant, o merveille, salut, o du nouveau, qui m'appartient. M'appartient, soit donc à moi, moi. Ah! Thank you. Oh, Thank you. Thank you. Yeah! Eternae prana Was am besten er kann, mir bringt es nicht bei. Als Künstler besteht er in allem. Der lebende Sohn, du wie neu. Thank you. cuor tu sibilla che tutto sai della mia stella mi parlerai canta il tesoro canta il tesoro oceane separi e La morte d'incontro.

Amen. viso per li susciam, si dalli li fliscem fram, o filst du eine verdran, dann tranchen am San Virsubam. Rasch wie die Bellen entfliehen, flüchtig die Wolken dorthin, treibt ihr dieses Zeichen gehen, dann machst du mein Herz schön.

Geh nach Frank, der Diplomat. Doch meistens wird sie privat. Um eins bin ich schon im Büro. Doch bin ich gleich drauf anderswo. Weil man den ganzen lieben Tag nicht immer im Büro sein mag. Erstarte ich manchen Bericht, so tu ich meistens selber nicht. Die Spessung halte ich niemals ein. Ein Diplomat muss schweigsam sein. Die Atem häufen sich bei mir. Ich finde, es gibt zu viel Papier. Ich trage die Feder selten ein. Komm doch in die Tinte ein. Kein Wunder, wenn man so viel tut, dass man am Abend gerne ruht und sich bei Nacht, was man so nennt, Erholung nach der Arbeit gönnt. Da geh ich zu Maxi, dort bin ich sehr in dir, ich grüße hart an, und sie mein großer Sie lassen mich vergessen, das teure Vaterland. Dann wird Champagner auch häufig kantoniert. Jetzt an großen Küssen mit allen diesen Süßen. Dann kann ich gleich vergessen, das feine Vaterland. Voilà! 我喜欢旅游，喜欢拿着单反到处拍照，拍美丽的风景，拍家人的笑脸。